Fritz Live. Donnerstag. Lauschangriff. Der Lauschangriff heute heftet sich an die Fersen des etwas anderen Muttersöhnchens. Tag auch, Satterwichland, und heißt euch willkommen zu einem True Crime Krimi. Nicht zu empfehlen, allerdings für zart Beseitete. Ganz real, vor fast 50 Jahren, 1957, entdeckte man in einem kleinen, unscheinbaren 600-Seelen-Nest in Wisconsin, USA, eine Serie grauenhafter Verbrechen, begangen von einem ebenso unscheinbaren Mann, Ed Gein. Als der Sheriff ihn verhaftet, leistet er nicht den geringsten Widerstand, ist so friedfertig wie all die letzten Jahre. Unter den Nachbarn galt er als nett und zuvorkommend, vielleicht ein bisschen zu zurückgezogen. Mit dem grausigen Fund jedenfalls, den die Polizei auf seiner Farm machte, war nun wahrhaftig nicht zu rechnen. Lampenschirme aus Haut, Frauengesichter aus Masken präpariert, Brustwarzen aufgezogen zu Schmuckketten. Um nur die harmloseren der Accessoires zu nennen, mit denen er sich umgab. Dieser Ed Gein jedoch wird in den 5 Jahrzehnten danach makabren Weltruhm erlangen. Zeigt jedoch mit einem Mal, dass das Grauen durchaus auch in den USA selbst stattfindet. Nicht bloß in Transsilvanien, Japan oder im fernen England des 19. Jahrhunderts. Und so hat er eine der inzwischen populärsten Filmgattungen ins Leben gerufen, den Psychothriller. Angefangen mit Hitchcocks Psycho, über den auf dem Index stehenden Underground-Film The Texas Chainsaw Massacre bis hin zum Kassenschlager Schweigen der Lämmer. Alles Schocker, deren grausamen Protagonisten Ed Gein Pate stand. Dabei könnte er gleich nebenan um die nächste Straßenecke wohnen. What happened was true. Die Geschichte, die Sie jetzt hören, ist wahr. Sie basiert auf Zeugenaussagen und hat sich 1957 hier in dem kleinen, 642 Seelen zählenden Ort Plainfield in Wisconsin zugetragen. Diese Region im mittleren Westen Amerikas ist flach und karg. Die Farmer hier haben es schwer, den sandigen, steinigen Boden zu bestellen. Gemeinsam gehen sie alljährlich auf die Hirschjagd. Abends trifft man sich auf ein Bier in Hogan's Taverne. Dies ist die Geschichte von Ed Gein, dem Schlachter von Plainfield, dem Ghoul, dem Grabräuber, Menschenfresser, der seine Mutter mehr liebte als alles andere auf der Welt. Sie kennen doch sicher Psycho, den bekannten Film von Alfred Hitchcock. Psycho erzählt die Geschichte einer Frau auf der Flucht, die in einem Hotel brutal erstochen wird, während sie unter der Dusche steht. Verdächtig sind der Hotelbesitzer Norman Bates und seine angeblich verkrüppelte Mutter. Im Verlauf des Films wird jedoch klar, dass Bates und seine Mutter ein und dieselbe Person sind und dass Bates ihre Stimme imitiert, ihre Kleider trägt und die Leiche in ihrem Zimmer aufbewahrt und pflegt. Aber wussten Sie auch, dass der Film Psycho auf einem wahren Kriminalfall beruht? Der Fall Edward Gein schockiert ganz Amerika. Und inspirierte den zu jener Zeit nur 30 Meilen von Plainfield entfernt lebenden Autor Robert Bloch zu seinem Roman Psycho. Basierend auf diesem Roman drehte Alfred Hitchcock 1960 seinen wohl bekanntesten gleichnamigen Film, dessen schreckliche Bilder sich bis heute in unser Unterbewusstsein eingebrannt haben. Ed Gein, ein True-Crime-Hörspiel von Jörg Buttgereit. Nur wenige Zuschauer sahen damals eine Verbindung zwischen Norman Bates und einem gewissen Edward Theodor Gein. Noch viel zu harmlos wirkten die Geschehnisse im Psycho im Vergleich zu Ed Geins tatsächlichen Taten und Obsessionen. In seinem Buch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Fragt François Truffaut seinen Regiekollegen Hitchcock, was ihm denn an der Romanvorlage zu Psycho gefallen hat. Hitchcock antwortet, Ihn habe der völlig unerwartete Mord unter der Dusche gereizt. Truffaut will wissen, ob es stimmt, dass die Romanvorlage von Robert Bloch auf einer wahren Begebenheit beruht. Hitchcock stimmt ihm zu und meint, dass es irgendwo in Wisconsin einen Mann gegeben habe, der tatsächlich die Leiche seiner Mutter zu Hause aufgehoben hatte. Wer war dieser Edward Gein? Und was hat er so Schreckliches verbrochen? What kind of a man did you know him as? Well, a man is a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in a man, he seems to be a little odd. Did you ever suspect anything like this? No, I'd said he was more or less a pleasant man who would be a nice man to talk to or somebody would like to have around. He seems to be harmless fella, you know. Ich bin direkter Nachbar von Ed. Da war ein netter Mann. Wie jeder andere auch. Er schien manchmal bloß ein bisschen seltsam zu sein. Hätten Sie etwas derartiges erwartet? Nein. Wie ich schon gesagt habe, der war ein freundlicher Mensch. Einer, mit dem man gern zusammen ist. Ein völlig harmloser Typ. Ich kenne Ed schon seit ich 6 bin. Wir waren ja Nachbarn. Er war ein ruhiger und einsamer Mensch. Speziell seit Augusta, seine Mutter, gestorben war. Das muss im Dezember 45 gewesen sein. Ed war still, nicht besonders kontaktfreudig. Ein Einsiedler. Aber er konnte keiner Fliege was zuleide tun. Er hat uns allen oft geholfen. Ja, er war ein guter Handwerker. Manchmal hat er sogar auf die Kinder aufgepasst. The most bizarre and brutal series of crimes in America. Ed Gein, der Mann mit den 2 Gesichtern. Das eine zeigte er seinen Nachbarn, das andere nur den Toten. Remove the head or... Mein Name ist Seymour Lester. Ich bin Farmer hier. Es war am Nachmittag des 8. Dezember 1954. Ein verschneiter, bitterkalter Wintertag. Ich bin in Hogan's Taverne, um ein Feierabendbier zu trinken. Ist das ein eisiger Winterbastard da draußen? Harry! Warum hast du denn bei der Kälte deine Tür offen stehen? Harry! Die Taverne war menschenleer. Es war ja erst Nachmittag. Und Harry war nicht hinter der Theke. Harry, du hast Kundschaft! Irgendwie kam mir das gleich seltsam vor. Harry würde doch ihren Laden nicht einfach geöffnet lassen, wenn sie wegfuhr. Harry! Mrs. Hogan! Sind Sie da? Hier stimmte etwas nicht. Ich habe dann vorsichtig hinter die Theke geblickt. Auf dem Fußboden sah ich dann den Blutfleck. Verschmierte Blutspuren führten bis in das Hinterzimmer der Taverne. Da hier oben. Ist da jemand? Vermittlung! Schnell, den Sheriff! Sheriff Schrei, Sie müssen schnell kommen. Ich glaube, Mary Hogan ist etwas zugestoßen. Die Blutspur, die mittlerweile in den rauen Dielenboden eingesickert war, und eine ganz in der Nähe herumliegende Patronenhülse ließen darauf schließen, dass die alleinstehende 54-jährige Mary Hogan hinter ihrer Theke erschossen und dann durch das Hinterzimmer auf den Hof geschleift worden war. Frische Reifenspuren eines Pickup-Trucks waren auf dem Parkplatz hinter der Taverne zu sehen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Selbst das Bargeld war noch in der Kasse. Mary Hogan, spurlos verschwunden. Mein Name ist Elmer Duick. Ich bin Besitzer der Sägemühle hier. Es muss etwa einen Monat nach dem Verschwinden von Mary Hogan gewesen sein. Ed ist mir bei der Arbeit zur Hand gegangen. Und ich habe mir ein bisschen aufziehen wollen. Wir wussten doch alle, dass Ed was für Mary übrig gehabt hat. Wie oft hat er bei ihr in der Taverne allein vor seinem Bier gesessen? Er wurde doch ganz nervös, wenn sie ihn angesprochen hat. Ich habe dann einfach zu ihm gesagt, Ed, du hättest Mary sagen sollen, dass du was für sie übrig hast. Dann würde sie jetzt bei dir zu Hause sein und das Abendessen für dich kochen. Wahrscheinlich wäre sie dann auch nicht spurlos verschwunden oder gar ermordet worden. Ed ist dann ganz komisch geworden, ist von einem Bein auf das andere getreten und hat sein übliches Grinsen aufgesetzt. Mary ist nicht verschwunden, hat er dann gesagt. Sie ist auf meiner Farm. Ich habe das natürlich nicht ernst genommen. Ed hat öfter versucht, einen Witz zu machen. Er hat einen seltsamen Humor, müssen Sie wissen. Wenn man alles ernst genommen hätte, was der so erzählt hat. Er war eben einfach ein seltsamer, ein einsamer Typ. Der Film Psycho wurde 1960 für 4 Oscars nominiert. Woher haben Sie bloß diese scheußlichen Ideen für Ihre Geschichten? Wurde der Autor Robert Block nach dem Erfolg von Psycho oft gefragt. Der konnte nur auf die Landkarte von Wisconsin zeigen und feststellen, dass die Realität um vieles grausamer war als sein Roman. Männer wie Edward Gein gibt es überall auf der Welt. Unscheinbare kleine Männer mit einem unauffälligen Leben, einem stillen kleinen Lächeln und den unergründlichen Träumen in ihrem Kopf. Knapp 3 Jahre nach Mary Hogans Verschwinden, Samstag, den 16. November 1957, wurde in Plainfield die alljährliche, 9 Tage andauernde Hirschjagdsaison eröffnet. Wir Männer waren alle im Wald auf der Jagd. Da musste man ganz schön aufpassen. Denn jedes Jahr werden auch Jäger von Schüssen getroffen. Meine Mutter hatte sich noch Sorgen gemacht. Gegen 17 Uhr kam auch Frank Warden von der Jagd und wollte seiner Mutter, Bernice Warden, in ihrem Haushaltswarengeschäft, dem Wardens Hardware Store, helfen. Doch der Laden war verschlossen und dunkel. Mutter? Mutter? Mutter, warum hast du denn den Laden geschlossen? Ist dir nicht gut? Oh mein Gott. Hinter der Theke, da bei der Kasse, war ein recht großer Blutfleck. Und eine Blutspur, als wäre etwas von dieser Blutlache aus bis nach hinten in die Garage gezogen worden. Alles war verschmiert und der Truck war gestohlen. Ich hatte Mühe, die Kontrolle zu behalten. Ich bin ja selbst Hilfs-Sheriff hier in Plainfield. Aber als ich sah, dass die Kasse weg war, ich meine Mutter nicht finden konnte und als ich das Blut überall sah, da wusste ich, er hat ihr was angetan. Wer, Frank? Wer hat ihr was angetan? Ed Gein. Meine Mutter hat mir oft erzählt, er habe sie so komisch angestarrt. Gestern erst war er hier im Laden und hat sich nach dem Preis von Frostschutzmittel erkundigt. Und er hat mich gefragt, ob ich heute auch auf die Jagd gehe. Er wollte wissen, ob die Luft rein ist heute. Als wir all das Blut sahen, hatten wir gleich Ed Gein in Verdacht. Die Szenerie im Laden erinnerte uns an die Sache mit Mary Hogan. Wir hatten immer das Gefühl, Ed habe was mit Marys Verschwinden zu tun gehabt. Konnten ihm aber nichts nachweisen. Officer Spies und ich sollten zu Eddie Gein rausfahren und ihn festnehmen. Doch sein Haus war verschlossen. Wir sind dann rüber zu Hills Lebensmittelladen, wo Ed oft einkaufte. Ed war wohl von den Hills zum Essen eingeladen worden. Er hatte Bob Hill und seine Schwester Darlene zuvor mit seinem Auto in die Stadt gefahren, um eine neue Autobatterie zu besorgen. Als wir bei den Hills ankamen, sind Ed und Bob gerade über den verschneiten Hof zu Eds Auto rübergegangen und haben sich hineingesetzt. Ich bin dann raus und habe an die Autoscheibe geklopft. Ich habe Ed gebeten, mit zu unserem Wagen zu kommen und wir haben ihn dann auf unserem Rücksitz gefragt, was er heute von 6 Uhr früh an getan habe. Dann hat er uns erzählt, was er angeblich alles gemacht hat. Ich habe ihn dann gebeten, seinen Tagesablauf nochmal zu wiederholen. Und dann stimmten einige Dinge nicht mehr überein. Du hast uns eben was anderes erzählt, Eddie. Jemand versucht, mir da was anzuhängen. Was versucht man dir anzuhängen, Eddie? Na, das mit Mrs. Warden. Was ist denn mit Mrs. Warden? Sie ist doch tot, nicht? Tot? Woher weißt du, dass sie tot ist? Das hab ich doch gehört. Von wem hast du das gehört, Eddie? Na drin. Bob Hill hat doch drüber geredet. Mein Name ist Captain Lloyd Shophurster aus dem benachbarten Green Lake County. Nachdem wir gehört hatten, was los war, sind wir alle nach Plainfield gekommen. Und als Chase und Spies Gein festgenommen hatten, meinte Sheriff Schley, wir sollten gleich rausfahren zu Mr. Geins Farm, um Mrs. Warden zu suchen. Als wir bei seinem Haus ankamen, war es gegen 20 Uhr. Alle Türen waren verschlossen. Wir sind dann ums Haus gelaufen. Der Schuppen hinterm Haus war eine Art Anbau, eine Sommerküche, wo man im Winter Brennholz oder ähnliches lagert. Dort war es nicht allzu schwer einzudringen. Die Tür gab einfach nach. Wir wussten, dass Gien kein elektrisches Licht hatte. Wir haben also unsere Taschenlampen angemacht. Als ich versuchte, die Tür, die vom Schuppen direkt ins Haus führte, zu öffnen, sah sich Sheriff Schley im Dunkel etwas um. Und dann schrie er auf. Oh mein Gott. Hier ist sie! Ich bin zu ihm rübergegangen und habe dann den nackten, kopflosen Körper einer Frau von den Deckenbalken herunterhängen sehen. Wir sind erstmal raus und ich musste mich übergeben. Wir waren wie unter Schock. Ich habe Deputy Fritz per Funk um Hilfe gebeten und ihm gesagt, dass wir Bernice Warden gefunden haben. Wir mussten dann wieder rein in den Schuppen und haben gesehen, dass Mrs. Warden total ausgeweidet war. Ausgenommen wie ein Hirsch. Und ihr Kopf fehlte. War einfach abgetrennt worden. Und über einen Flaschenzug war sie bis unter die Decke nach oben gezogen worden. Ihre Arme waren seitlich an ihrem Körper hochgebunden. Wir wunderten uns, dass nur etwas wässriges Blut unter der Leiche auf den staubigen Boden getropft war. Und ihre Innereien und ihr Kopf waren auch nirgends zu finden. Gien musste sie also an einem anderen Ort geschlachtet haben. Wir sind dann schließlich über den Schuppen ins Erdgeschoss des Hauses. Hier war alles voller Müll. Tonnen mit Abfällen, Stapel alter Kleidung, Zeitung und Knochen. Im Obergeschoss sah es auf den ersten Blick nicht ganz so schlimm aus. Aber in einer Schachtel auf dem Boden fanden wir einen menschlichen Schädel. Einer der Kollegen, die inzwischen angekommen waren, meinte, das könnte vielleicht der Kopf von Mary Hogan sein, die seit 3 Jahren vermisst wurde. Unter Geans Kopfkissen fanden wir einen automatischen Revolver. Und hinter der Tür im Schlafzimmer war eine Plastiktüte. In der Tüte fand ich einen alten, abgetrennten Kopf, dessen Gesichtszüge mich an Mary Hogan erinnerten. Auf seine Bettpfosten hatte Gien Schädel gesteckt. Von einigen Köpfen hatte er die Schädeldecken abgesägt und benutzte sie nun als Schalen. Wir haben Köpfe und Masken gefunden. Ich meine, es waren Masken aus Gesichtshaut, die von Schädeln abgezogen worden waren und jetzt irgendwie haltbar gemacht in Plastiktüten lagen. An einer Maske waren Spuren von Lippenstift. Da war eine alte Schuhschachtel. In der waren 9 weibliche Geschlechtsorgane gesammelt. Wir sahen, dass die Stühle mit Menschenhaut bezogen waren. Sie waren nur sehr grob verarbeitet. Von oben sahen die Sitzflächen glatt aus. Aber von unten konnte man noch die gelben Fettschichten erkennen. Ein Messergriff aus Knochen, Lampenschirme aus Haut. Da war die abgezogene, steif gewordene Haut eines Frauentorsos. Und ein Gürtel oder eine Kette aus Brustwarzen zusammengenäht. Gien hat Chase später erzählt, er hätte sich die Haut der Frauen angezogen und sei dann nachts raus damit auf seinen Hof gegangen. Blue moon, here's some standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Es war dunkel in dem Haus und man konnte nur das sehen, was man mit seiner Taschenlampe anleuchtete. Alles war dreckig und unaufgeräumt. In dieser Nacht fanden wir dann auch Mary Hogans Maske. Ich habe sie aufgehoben. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war. Die Küchentür war nur angelehnt. Und dahinter sah ich diese Papiertüte. Ich hob sie auf, sah hinein, was nicht einfach war mit einer Taschenlampe in der Hand. Ich sah ein paar Haare. Specs kam und hat mir die Tüte dann aufgehalten. Und ich habe diese Totenmaske rausgeholt. Bei Gott, hat Specs gesagt. Das ist Mary Hogan. Can see him and hear him in this world every day. Mrs. Wardens Herz haben wir in so einer Soßenpfanne auf dem Herd gefunden. Daneben stand auch das Antifrostschutzmittel, das Gien bei Wardens gekauft hatte. Da war ein 1,50 Meter hoher Stapel mit Overalls in der Ecke. Immer wenn ein Overall dreckig und durchlöchert gewesen war, hat er ihn einfach auf diesen Stapel gelegt. Überhaupt lag in dem Schuppen alles voll mit Kleidung. In der Küche war diese große alte Kaffeedose. In der waren bestimmt 2000 alte Kaugummis gesammelt. Immer wenn Ed einen Kaugummi ausgekaut hatte, legte er ihn in diese Dose. Er konnte einfach nichts wegwerfen. Später, während seiner Vernehmung, hat Ed auch immer Kaugummis bekommen. Im Wohnzimmer lag dieses große Medizin- oder Anatomiebuch. Zwei Kapitel waren besonders abgegriffen und markiert. Es waren die Kapitel über den menschlichen Schädel und über die weiblichen Fortpflanzungsorgane. Die Durchsuchung dauert die ganze Nacht. Draußen hat es wieder angefangen zu schneien. Zwischen zwei alten Matratzen in dem eiskalten Schuppen haben wir dann endlich auch den Kopf von Mrs. Warden entdeckt. Er war in einem Stoffbeutel, aus dem es noch warm herausdampfte. Gene wollte ihren Kopf offenbar aufhängen, wie eine Trophäe. Mrs. Warden sah aus, als wenn sie schlief. Ihr Kopf war nicht beschädigt. Die Augen waren geschlossen. Die inneren Organe von Mrs. Warden waren in einem Karton hinten in der Ecke. Vergessen Sie alle Horrorfilme, die Sie bisher gesehen haben. Ein grauenhafter Schock, der lähmendes Entsetzen ohne Erbarmen bringt. Bitte hinterlassen Sie vor Beginn Ihre Adresse an der Kasse, damit die Ambulanz Sie nach Hause bringen kann. Mit diesen Schlagzeilen warb der deutsche Filmverleih Jugendfilm 1978 für einen amerikanischen Horrorfilm. The Texas Chainsaw Massacre gilt schon wegen des expliziten Titels als einer der schockierendsten Filme der 70er Jahre. Wenn Sie nicht bei bester seelischer Gesundheit sind, sollten Sie zu Hause vor dem Fernseher bleiben. Manche Zuschauer werden schon nach 20 Minuten beten, der Film möge zu Ende gehen. Sie sind verrückt! Sagen Sie denn, dass Sie aufhören sollen! Bitte! Er kann gar nichts tun, er ist nur ein Koch. Halt's Maul, du blöder Hund! Die Arbeit machen Lederfratze und ich. Er mag sie nicht. Das stimmt doch, du bist nur ein Koch. Halt dein Maul! Näherte Hitchcock sich 1960 in Psycho noch vorsichtig mit vagen Andeutungen dem realen Schrecken des Ed Gein, so versuchte dieser 1974 produzierte Independent-Film das Grauen tatsächlich zu bebildern. Ich hab sie alle getötet. Verdammt. Zeig sie mir auch mal. Sie sind schön geworden, nicht? Hast du das fotografiert? Ja, wir sind alle Schlachter. In der Familie sind alle Schlachter. Sag mal, bist du auch in dem Raum gewesen, wo geschlachtet wird? Wo sie mit dem großen Luftdruckgewehr dem Vieh in den Kopf schießen? Das Gewehr ist nix. Ich hab mal zusehen dürfen. So wie sie es früher gemacht haben. Mit dem Hammer, zack. Das war viel besser. Sie sterben viel schneller. Wie kommt das? Ich dachte, das Gewehr wäre besser. The Texas Chainsaw Massacre ist ein Vorbote des sogenannten Splatterfilms und basiert, wie zuvor schon Psycho, Deranged oder Three on a Meat-Hook, auf der wahren Geschichte des Edward Gein. Die Schädel schmeißen Sie nicht weg, da machen Sie Kopf. Zählen Sie draus. Sie kochen die Schädel? Der Kopf wird gekocht, nur die Zunge nicht. Und dann wird das Fleisch vor die Knochen geschabt. Alles wird dann für die Sülze hergerichtet. Nichts wird weggeworfen. Sie tun die Augen ein, die Muskeln, die Sehnen, die Backen und einfach alles. Schau dir das an. Das Maul, den Gaumen und das andere Fleisch. Und daraus wird eine schöne, fette Sülze gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass Sie das alles verarbeiten. Es ist doch aber sehr gut. Du isst sie doch auch. Oh ja, sehr gern. Ich esse sie wirklich gern. Das ist ja zum Kotzen. Wäre es vielleicht möglich, das Thema zu wechseln? Eine Gruppe von jungen Leuten wird in Texas von einer Familie wahnsinniger Schlachter terrorisiert und schließlich umgebracht. Also, ich gebe euch einen guten Rat. Lauft lieber nicht in so einem alten Haus rum. So ist es gefährlich. Da könnte euch was passieren. Wir werden schon aufpassen. Ich find's nicht gut, dass man in anderer Leute Besitz rumschnüffelt. Manch einer mag das nicht und angezeigt ist man schnell. Die Mädchen wollen doch sicher nicht in einem alten Haus rumlaufen. Am besten ihr bleibt hier. Regisseur Toby Hooper vertraut auf die Kraft der Suggestion und weiß genau, wie wenig Blut er tatsächlich auf der Leinwand zeigen muss. Der Schauspieler Edwin Neal erinnert sich. Mit am gelungensten in Texas Chainsaw sind die Andeutungen. Ich habe schon viele Wetten gegen Leute gewonnen, die geschworen haben, dass zu sehen ist, wie der Fleischerhaken, an dem Laserface die Frau aufhängt, in ihren Rücken eindringt. Man sieht das aber nicht. Man sieht, wie er sie auf dem Haken absetzt. Aber dann bringt der Kopf des Zuschauers das Bild zu Ende. Wenn man nur ein bisschen Vorstellungskraft hat, ist das unvermeidlich. Also wetten Leute noch heute mit mir. Und sie wetten auch, dass man sieht, wie Paul in seinem Rollstuhl von der Kettensäge mitten durchgeschnitten wird. Aber man sieht tatsächlich nichts. Außer Leatherface mit seiner Hautmaske. Die durchgängig bedrückende Atmosphäre des Films macht es dem Zuschauer nicht leicht. Untermalt von albtraumhafter, experimenteller Musik werden wir in ein Haus voller Möbel aus Leichenteilen und Tierkadavern geführt. Vor allem übernimmt der Film das Knochen- und Menschenhautdekor aus Geens Horrorhaus. Das Texas Chainsaw Massacre ist kein Unterhaltungsfilm und sollte auch als ein Mahnmal gelesen werden, das sich mit den Vietnamkriegsängsten der damals jungen Menschen beschäftigt. Es scheint die dunkle Vision eines Amerika zu sein, das sich in eine Mordmaschine verwandelt hat, die ihre eigenen Kinder frisst. Das Leben ist in dieser Vision nichts mehr wert. Der katholische Filmdienst verurteilte damals den Film. Horrorfilm, hemmungslos sadistisch, technisch wie inhaltlich gleichermaßen mies, mit einem nervtötenden Soundtrack. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. In Deutschland, wo der Film unter dem Titel Blutgericht in Texas lief, blieb die Videofassung für mehrere Jahre beschlagnahmt. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften stufte den Film als gewaltverherrlichend ein. Zeitgleich nahm das Museum of Modern Art in New York eine Kopie des Films in seine Sammlung künstlerisch wertvoller Werke auf. Es gab einen Raum im Obergeschoss. Der sah völlig anders aus als der Rest des Hauses. Es war ein Schlaf- und Wohnraum, in dem Ed Geens Mutter gelebt hatte. Er hatte das Zimmer nach ihrem Tod verschlossen und fest vernagelt. Dieser Raum war, von einer Staubschicht mal abgesehen, völlig aufgeräumt und ordentlich. Geen hatte das Zimmer seiner Mutter lange nicht betreten. Das Magazin True Detective beleuchtete später die Beziehung zwischen Ed und seiner Mutter. Augusta Geen hat ihren zweiten Sohn am 27. August 1906 zur Welt gebracht. Zu Gott hatte sie gebetet, er solle ihr dieses Mal bloß ein Mädchen schenken. Auf keinen Fall wollte sie noch einen Sohn, der sich womöglich zu so einem aggressiven, dummen Trinker wie ihr Mann George entwickeln würde. Im Jahre 1902 hatte ihre lieblose Ehe ihren ersten Sohn Henry hervorgebracht. Und nun war er doch da, ihr zweiter Sohn, Edward. Doch sie sollte auf ihn Acht geben. Niemals würde Ed zu einem so gottlosen, brutalen Mann heranwachsen, wie sie ihn in Gestalt ihres Mannes ständig erdulden musste. Der hing in Bars herum und ließ sich mit Huren ein. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Von klein auf beschwor sie ihren Sohn Eddie, gottesfürchtig zu sein und sich nicht der Sünde hinzugeben. Nur wenn er zur Schule ging, hatte er Kontakt zu anderen Menschen. Aber in den Augen seiner Mutter waren alle anderen Kinder eine Gefahr für die Moral und die Reinheit ihres Sohnes. Unter der Herrschaft seiner dominanten Mutter entwickelte sich Ed zu einem schreckhaften und scheuen Menschen mit einer Aversion gegen Blut und die Jagd, das Töten. Dennoch übten die Horrorcomics, die alle Jungs in seinem Alter lasen, eine eigenartige Faszination auf ihn aus. George Geen, Eddies Vater, verstarb im Jahre 1940. Die Farm lief schlecht. Henry und Ed nahmen Gelegenheitsjobs an, um die Familie zu ernähren. Ed bewunderte seinen großen Bruder, doch er war auch gekränkt von dessen Äußerungen. Schon oft hatte er angedeutet, dass Eds enges Verhältnis zu seiner Mutter nicht normal sei. 1944 starb dann auch Henry. Henry und Ed bekämpften ein Feuer in der Nähe ihrer Farm. Ed verlor, nach eigener Aussage, seinen Bruder dabei aus den Augen. Ed war es auch, der einen Rettungstrupp, der nach seinem Bruder suchte, direkt an den Ort führte, wo Henrys Leiche lag. Henry hatte eine blutige Hautabschürfung an seiner Stirn. Aber als Todesursache wurde eine Rauchvergiftung festgestellt. Kurz nach dem Tod ihres Sohnes erlitt Augusta Geen einen Schlaganfall. 12 Monate pflegte Ed seine Mutter und es ging ihr zuerst auch besser. Aber im Dezember 1945 war ihre Zeit dennoch gekommen. He can be found in a mother's smile. He can be found in the eyes of a child. Mit 39 Jahren war Ed nun allein auf der Welt. Eine Welt, die er kaum verstand. Doch in seinem weißen Farmhaus war er sicher, denn die Stimme seiner Mutter war hier noch zu hören. Wir haben den Kopf von Mrs. Warden in eine Plastiktüte gesteckt und den Deputy Chase anvertraut. Er hat ihn dann über Nacht in seinem Auto aufbewahrt. Am nächsten Morgen musste er ihn zu einem Arzt bringen, der sollte Röntgenaufnahmen von Mrs. Wardens Kopf machen. Auf den Röntgenbildern konnte man eine Kugel in ihrem Kopf erkennen. Deputy Chase hat den Kopf dann zu Goulds Beerdigungsinstitut gebracht, wo auch schon der Körper und die Organe von Mrs. Warden waren. Was hielten Sie von Mrs. Warden? Ich mochte sie. Sie war nett. Ein bisschen wie meine Mutter. Ihre Wangenknochen, ihre Größe. Würden Sie Ihre Gefühle gegenüber Mary Hogan als ähnlich bezeichnen? Ja, schon. Was waren das für Gefühle? Immer wenn ich bei ihr war, war sie freundlich zu mir. Erinnert sie Mary Hogan auch an ihre Mutter? Ihre Freundlichkeit schon. Sie war ja auch in etwa so groß wie Mutter. Es gibt ja diese ganz frühe Erinnerung, ganz hinten in meinem Kopf, aus der Zeit, als meine Eltern noch das Lebensmittel- und Fleischgeschäft hatten. Ich war noch ein kleiner Junge. Ich sitze in meinem Zimmer und höre diese seltsamen Geräusche. Ich gehe dem Geräusch nach. Es kommt aus dem Schuppen hinter dem Haus. Ich öffne die Tür einen Spalt weit. Ich sehe meinen Vater und meine Mutter. Vater hat ein Schwein geschlachtet und es an den Hinterläufen aufgehangen. Mutter schneidet den prallen Leib des toten Tieres mit einem langen, scharfen Messer auf und lässt die Eingeweide in einen Eimer platschen. Mutter trug eine lange Lederschürze, über und über mit Blut und Fäkalien besudelt. Ich konnte das nicht sehen. Seit dem Tag kann ich überhaupt keine Schlachtungen mehr sehen. Tja, er hat in Ermittlung gesagt, er habe nie einen Hirsch oder einen Reh geschlachtet. Könne so etwas nicht tun, aber ich erinnere mich noch, wie Ed uns Rehfleisch angeboten hat. Ich meine, wir sind davon ausgegangen, dass es Rehfleisch war. Sie haben mir erzählt, dass Sie einige Körperteile abgetrennt haben. Ja. Welche Teile des Körpers haben Sie abgetrennt? Den Kopf. Den Kopf. Auch die Vagina? Nicht immer. Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, Sie hätten keinen Penis? Oder wollten Sie Ihr Geschlechtsteil hier entfernen? Wollten Sie vielleicht lieber die Geschlechtsorgane einer Frau haben? Kann schon sein. Zum Teil stimmt das. Welcher Teil meiner Beschreibung trifft zu? Einen Teil von mir zu entfernen. Meinen Sie Ihren Penis? Eigentlich nicht. Ich meine, das war, als ich noch sehr jung war. Männer sind schlechte Menschen. Sünder. Mutter hat auf den Knien zu Gott gebetet, dass Vater sterben möge. Ich habe gesehen, wie er Mutter geschlagen hat. Es gab eine Ähnlichkeit in den Gesichtern der toten Frauen mit ihrer Mutter Augustagin. Eine gewisse Ähnlichkeit war da, ja. Was ist mit den Gesichtern, den Masken? Haben Sie diese Hautmasken je über Ihr eigenes Gesicht gezogen? Das habe ich getan. Da bin ich mir sicher. Da, wo die Augen gewesen wären, habe ich durchgeschaut. Können Sie das näher beschreiben? Wie haben Sie diese Masken über Ihr Gesicht gehalten? Da waren Schnüre an den Gesichtern. Ich konnte sie um meinen Kopf binden. Wie lange haben Sie diese Masken getragen? Nicht lange. Ich hatte andere Dinge zu tun. Eine Stunde vielleicht. Haben Sie jemals Frauenunterwäsche angezogen und eine Vagina an die Stelle gesteckt, wo sich Ihr Penis befand? Ich glaube, ich erinnere mich daran. Es war, als ob der Geist seiner Mutter Besitz von Gin ergriffen hatte. Und er versuchte, ihre leibliche Gestalt anzunehmen. Voyeurismus, Fetischismus, Transvestismus, Transsexualität, Schizophrenie, Nekrophilie. Alles Manifestationen von Ed Geens tiefliegender Psychose, deren Wurzeln die belastende Beziehung zu seiner geliebten und zugleich gefürchteten Mutter entsprang. Experten sprechen der Einfachheit halber vom sogenannten Ödipus-Komplex. Gin liebte seine Mutter und suchte nach ihrem Tod einen Ersatz für die einzige Person, zu der er je eine Liebesbeziehung hatte oder haben durfte. Noch immer wünschte er sich Anerkennung und Liebe von seiner Mutter. Als Kind war er oft von ihr zurückgestoßen worden. Jetzt wollte er endlich in Liebe eins werden mit seiner Mutter, sich zugleich aber auch losreißen von ihrer dominanten Macht, dem religiösen Fanatismus, den mentalen Fesseln, die sie in seinem Kopf fest verknotet hatte. Da er seine Mutter in seiner Hassliebe aber nicht berühren, entweihen durfte, verlagerte er seine Sehnsüchte auf die mütterlich wirkenden Opfer. Sie haben also die Haut von den Köpfen abgeschält. Ja, das ist richtig. Wie haben Sie die Schädeldecken geöffnet? Mit einer Säge? Hatten Sie vor, die oberen Schädelhälften als Behälter zu benutzen? Ja, da haben Sie recht. Das habe ich von den Norwegern. Die haben doch diese alten norwegischen Lieder gesungen und dabei dann dieses Getränk, wie hieß das noch gleich? Jedenfalls haben sie das aus den oberen Teilen von Totenschädeln getrunken, aus den Schädeldecken. Der Papierkorb. Woraus ist der? Das ist Haut. Es scheint, dieses Kleidungsstück hier ist von einem Bein. Oder von zwei Beinen sogar. Es ist an den Seiten zusammengenäht. Das ist aus einem Grab. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem. Ich war ja immer sehr aufgeregt. Fast so wie in einem Traum. Sind Sie je nachts auf dem Friedhof entdeckt worden? Nur ein einziges Mal. Ich glaube, es war ein Liebespaar. Ich habe mich ganz still in dem offenen Grab versteckt. Sie haben mich nicht gesehen. Während der letzten Jahre hatte ich immer öfter dieses plötzliche Verlangen, Gräber zu öffnen. Alles erschien dann wie in einem Traum, vernebelt. Manchmal, wenn ich auf dem Friedhof ankam, bin ich aus diesem Traum aufgeschreckt und dann schnell wieder nach Hause gefahren. Wie haben Sie die Leichen aus den Gräbern geholt? Ich habe bis zu den Särgen gegraben, zuerst im Sommer noch mit den Händen. Der Boden war ja manchmal noch frisch und weich. Oft kannte ich die Verstorbenen, hat aus der Zeitung von ihrer Beerdigung erfahren. Als ich dann nachts ankam, war alles noch frisch. Im Winter habe ich aber dann Spaten gebraucht. Der Boden war schnell gefroren. Ich habe dann den Sarg ein Stück geöffnet und meistens nur einzelne Körperteile, die ich brauchte, herausgeholt. Dann habe ich alles wieder ordentlich und sauber zugeschüttet. Sie haben also nie vollständige Leichen aus den Gräbern entfernt? Doch, ich glaube manchmal schon. Haben Sie mit diesen Körpern irgendeine Art von sexueller Handlung vollzogen? Nein, nein. Der Geruch war zu stark. Haben Sie je von den Körperteilen gegessen? Nein. Die von Edward Gein angefertigten Möbel und Kleidungsstücke wurden allesamt im gerichtsmedizinischen Labor aufgelistet, fotografiert und anschließend beigesetzt oder würdevoll vernichtet. Schon damals hatte man Angst, es könne Sammler geben, die für eine mit Menschenhaut bespannte Lampe aus dem Hause Gein viel Geld bieten würden. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Mrs. Worden getötet zu haben. Zu dieser Zeit war ich wie in einer Trance. Es war ja ein Unfall. Das Gewehr ist versehentlich losgegangen. Ich hätte es nur ausprobieren wollen. Sie haben aber auch die Kasse aus Mrs. Wardens Eisenwarenladen gestohlen. Ja. Ich wollte doch rausfinden, wie dieser Mechanismus an der Kasse funktioniert. Als Sie Mrs. Worden getötet, aufgehängt und ausgenommen haben, hatten Sie da den Eindruck, Sie würden einen Hirsch ausweiden? Das ist auch die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Bernice Worden und Mary Hogan waren keine guten Menschen. Es musste ja früher oder später ein schlimmes Ende mit ihnen nehmen. Seit Jahren schon leidet der Patient unter einer schweren Psychose. Anstatt sich mit anderen Menschen anzufreunden, hat er eine fetischistische Beziehung zu menschlichen Körperteilen aufgebaut. Sex im herkömmlichen Sinne scheint ihm fremd. Natürlich wollte er Frauen lieben. Doch fühlte er sich nur zu Frauen hingezogen, die ihn an die Gestalt seiner Mutter erinnerten. Und die ihn gleichzeitig auch davon abhielten, diese Liebe auszudrücken. Je näher er diesen Frauen kam, desto stärker wurde auch der Hass, den seine Mutter noch immer in ihm hervorrief. Mr. Gein ist offensichtlich nicht in der Lage, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Obwohl sein Intelligenzquotient mit 99 recht hoch ist, hat er Schwierigkeiten zu kommunizieren, sich auszudrücken. 6. Januar 1958. Richter Herbert Bundy erklärt Angeklagten Edward Theodore Gein für unzurechnungsfähig. Mit seinem Urteil schloss sich Richter Bundy der Meinung der Ärzte an, die Gein untersucht hatten. Gein wird ins State Mental Hospital von Wisconsin eingewiesen. In den Jahren nach dem Tod von Mutter habe ich diese Gesichter in den Blättern der Bäume gesehen. Und ich habe oft diesen strengen Geruch in der Nase gehabt. Auch jetzt hier im Krankenhaus rieche ich ihn noch. Können Sie diesen Geruch beschreiben? Wonach riecht es? Nach Fleisch. Insgesamt wurden die Überreste von 15 Frauenleichen auf Geins Grundstück gefunden. Die Bewohner von Plainfield waren zornig, weil dem Grabräuber und Mörder, der den guten Namen ihrer Stadt besudelt hatte, kein anständiger Prozess gemacht wurde. Am Abend des 20. März 1958 steht Ed Geins Farmhaus in Flammen. Viele Bewohner von Plainfield kommen, um das Flammenmeer zu besichtigen. Noch nie ist die Feuerwehr so langsam zu einem Einsatz ausgerückt. Die Brandursache wurde nie aufgeklärt. Ein Unbekannter erstand 1958 für $760 den Ford Pickup Truck von Ed Gein, mit dem er die Leiche von Bernice Worden und die Toten aus den Gräbern transportiert hatte. Auf einem Jahrmarkt in Seymour, Wisconsin, konnte man wenig später Geins Totenauto bestückt mit einer blutbespritzten Schaufensterpuppe auf dem Rücksitz für 25 Cent besichtigen. Im Februar 1991 läuft in den USA und gleichzeitig auf der Berlinale Jonathan Demmys Film Das Schweigen der Lämmer an. Mit Hilfe des inhaftierten Mörders Hannibal Lecter soll die unschuldige Polizeischülerin Clarice Starling den Serienkiller Buffalo Bill zur Strecke bringen. Silence of the Lambs ist ein Polizeifilm, Serienmörderfilm und Psychiatriefilm zugleich. Die mittlerweile mythische Figur Ed Gein erkennt man hier gleich in beiden Serienmörderprotagonisten wieder. Gein war sowohl Vorbild für James Gunn, alias Buffalo Bill, der seinen weiblichen Opfern vorzugsweise die Haut abzieht, um sich daraus eine eigene Frauenhülle zu schneidern, als auch für die von Anthony Hopkins verkörperte Intelligenzbestie Hannibal the Cannibal Lecter, mit dem Gein seinen ihm unterstellten Appetit auf Menschenfleisch teilt. Der Film erhielt 1992 5 Oscars. Ed Gein hat den Horror gewissermaßen amerikanisiert. Zuvor kam das Böse immer aus anderen Ländern. Die Mumien aus Ägypten, Vampire aus Transsilvanien, Monster von anderen Planeten. Doch nun war alles anders. Der Mörder, die Bestie, ist unter uns und wohnt vielleicht gleich nebenan. Jugendschützer und Medienpädagogen gehen oft davon aus, dass Horrorfilme Menschen negativ beeinflussen. Doch Edward Gein hatte keinen Fernseher und ging auch nicht ins Kino. Wie an seinem Beispiel deutlich wird, kann der Horrorfilm unfassbare Geschehnisse aufgreifen und uns damit helfen, sie zu verarbeiten und ansatzweise zu verstehen. Der Fall Gein wurde damals als so schrecklich empfunden, dass die Medien nicht detailliert darüber berichten konnten. Am 2. Dezember 1957 brachte das Life Magazine eine Fotostrecke, in der lediglich Fotos vom House of Horror, ein Porträt von Gein sowie ein Foto vom Schaukelstuhl der Mutter abgedruckt wurden. Psycho tastete sich 1960 nur langsam an die Wahrheit heran und stellte Geins krankhafte Beziehung zur Mutter in den Vordergrund. Das verschlossene Zimmer der Mutter in Geins Haus finden wir auch im Haus von Norman Bates wieder. Doch hier sitzt die verweste Mutter sogar noch in ihrem Schaukelstuhl und ihr grinsender Totenschädel lacht in die Kamera. Das Texas Chainsaw Massacre schockierte als Underground-Film mit drastischen Bildern. Das Haus der Kannibalenfamilie sieht genauso aus, wie man sich das Innere von Ed Geins Horrorhaus immer vorgestellt hat. Tod und Verwesung, wohin man auch schaut. Hinter der Gesichtshautmaske von Leatherface verbirgt sich das scheue, unterdrückte Wesen Ed Geins. Mit der Kettensäge als Phallus-Symbol brechen die unterdrückten Triebe des Muttersöhnchens in einem Befreiungsakt von brachialer Gewalt hervor. Mit dem Schweigen der Lämmer ist die Aufarbeitung des Falls Edward Gein im etablierten Mainstream-Kino angekommen. In der von sich selbst überzeugten Figur des Hannibal Lecter, der das Töten und Menschenfressen gewissermaßen für sich kultiviert hat, hat auch der ruhelose, von Schuldgefühlen geplagte Geist Ed Geins seinen Frieden gefunden. Lecter ist stolz auf sein Werk und hat für die gepeinigte Witzfigur Buffalo Bill nur ein müdes Lächeln übrig. Wer weiß, in welcher Gestalt uns Ed Gein am Beginn eines neuen Jahrtausends gegenüberstehen wird. Mr. Gein hat die Möglichkeit, sich durch Arbeiten wie Flure putzen oder Wäsche waschen etwas Geld zu verdienen. Davon kann er sich in der Kantine Süßigkeiten oder Kaugummis kaufen. Ansonsten kann er im Tagesraum mit den anderen Patienten lesen, Radio hören oder Fernsehen. Nur enge Verwandte haben Besuchsrecht. Mr. Gein hat aber keine Angehörigen mehr. Ich fühle mich sehr wohl hier, im Krankenhaus. Alle sind sehr freundlich zu mir. Aber manche Patienten hier drin sind ziemlich merkwürdig, verrückt. Im Januar 1968 befanden die Verantwortlichen des Central State Hospital, dass Mr. Gein nun mental gefestigt und in der Lage sei, sich vor Gericht zu verantworten. Im November 1968 wurde Gein nach einem nur einwöchigen Prozess von Richter Robert H. Golmer für schuldig des Mordes an Mary Hogan und Bernice Worden befunden. Gleichzeitig wurde er jedoch wegen seiner offensichtlichen Geisteskrankheit für unzurechnungsfähig, also nicht schuldfähig, erklärt. Edward Gein, der den gesamten Prozess ruhig und freundlich grinsend über sich ergehen ließ, wurde von Richter Golmer zurück in sein Krankenhaus geschickt, den Ort, an dem er zum ersten Mal in seinem Leben Frieden gefunden zu haben schien. Erst 16 Jahre später, im Februar 1974, ließ Gein einen Antrag auf Entlassung stellen. Angeblich hatte er nach all den Jahren seine mentale Gesundheit wiedererlangt und, wie er Reportern vor dem Gerichtsgebäude verriet, wollte er endlich eine Weltreise machen. Mr. Gein lässt generell einen organisierten Denkprozess erkennen, wenn man mit ihm über nicht bedrohliche Dinge spricht. Doch die Psychose, unter der er fast sein ganzes Leben litt, ist unterschwellig weiterhin wahrzunehmen und droht bei der erstbesten Gelegenheit wieder auszubrechen. Richter Robert H. Golmer hatte also keine andere Wahl, als Gein weiterhin in der Psychiatrie zu verwahren. 1978 wurde Gene in das Mendota Mental Health Institute in Madison, Wisconsin verlegt, wo er am 26. Juli 1984 im Alter von 78 Jahren krebsleidend an Atmungsversagen stirbt. In der darauffolgenden Nacht wird Ed auf dem Friedhof von Plainfield in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt, direkt neben seiner Mutter. He is the father of fear, the muscle of sin. He is the father of fear. Richter Robert H. Golmer veröffentlichte 1981 seinen Bestseller Edward Gein, America's Most Bizarre Murderer, mit 8 Seiten voll blutrünstiger Polizeifotos. Auf der Beerdigung habe ich Mrs. Warden im offenen Sarg gesehen. Sie hatten sie für die Beisetzung wieder hergestellt. Schließlich war sie enthauptet und verstümmelt worden. Die haben sie wieder so weit zusammengeflickt, für die Augen der Öffentlichkeit. Das ist schon erstaunlich. Es geht ums Töten. Wir sagen zwar, wir töten Tiere wegen des Fleisches, aber das ist eine Schutzbehauptung. Wir lieben es zu töten. Und Ed wird sich gefragt haben, worin liegt der Unterschied, ob ich ein Tier oder einen Menschen umbringe. Unter bestimmten Umständen ist jeder von uns zu Grausamkeiten fähig. Ich glaube, tief in unserem Inneren verstehen wir Menschen wie Edward Gein. Deshalb sind wir auch so fasziniert von ihnen. Lord, have mercy on me. Was a kneeling drunkard's plea. And as he knelt there on the ground, I know that God from heaven looked down. Ed Gein. Ein True-Crime-Hörspiel von Jörg Buttgereit. Erzählerin Astrid Meierfeld. Ed Gein, Gerd Warmelin. Captain Schöpphörster, Jürgen May. Sheriff Schley, Wolfgang Kondros. Wilimowski, Gunther Schoß. Dr. Christian Brückner. Sowie Joachim Kerzel, Peter Gröger, Matthias Scharwenikas, Peter Schlesinger, Victor Neumann, Max Urlacher und Barbara Rathey. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.